Trommler ist tot, lag unter der Brücke im Schotter, die Stöcke noch in seinen Fäusten. Gekreuzigt hat er sich selber, das sagt jetzt sein Leiber, Tim gehört in die Eier getreten. Obwohl vielleicht Schuld auch wir daran haben, wir hätten es ahnen müssen, Kumpane. Ich höre ihn noch, seine rauen Schläge, mit denen er die Gitarren vorantrieb. Die Riffs zerfetzte, die Phrasen zerschlug, na und die Gewitter, die er so losließ. Die Soli, wobei die Mähne dem Hexe die kupferne Schlange den Kopf umtanzte. Als er zum Schluss den Takt nicht mehr hielt, die Becken zersägte, da stoppte ihn niemand. Ich sehe noch, das Tom-Tom zermetzen, beschimpft hat er dann ja auch alles und jeden. Die Welt war für ihn zum Scheißhaus verkommen, ich feigste zu seinen Jereminaden. Das wäre doch bloß diese Mittelstandslyrik, die Chiffren der Satten fürs eigene Elend. Und warum muss denn gleich die Welt untergehen, wenn's bloß mit dir selbst bergab und bergab geht? So redete ich, ich Arsch überhörte sein Mayday und jenen Snare-Sound des Todes. Muss ich sein Testament vollstrecken, vermacht hat er mir nur seine 5 Katzen. Wovon er zum Schluss noch träumte, das schrieb er auf rotem Papier mit schwarzem Filzstift. Er wollte noch mal auf Tour wieder gehen, hinauf in das Eis, hinauf in den Norden. Im Schlitten gefahren von 100 Wölfen die Milchstraße durch zum großen Bären und schauen, ob noch das Reiterlein glitzert am Sternenwagen vorn auf der Deichsel. Ich werde ihn dort im Schneehaus begraben und auf seiner Brust die Stöcke ihm kreuzen.